1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle ganz pünktlich. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt Geschichten rund um das Bett. Ich möchte gerne mit euch über all die Dinge sprechen, die ihr schon im Bett erlebt habt. Das können schöne und verrückte Sachen sein, sprich ausgefallener Sex oder derartiges. Und es können eben auch traurige Sachen sein. Vielleicht habt ihr in einem Sterbebett einmal gesessen, vielleicht seid ihr sehr krank und müsst im Bett liegen und könnt das Bett vielleicht seit Monaten oder Jahren gar nicht verlassen. Was auch immer. Was verbindet ihr mit Bett? Was habt ihr schon Besonderes im Bett oder auch wegen eines Bettes erlebt? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt, was ihr erzählen werdet jetzt. Und es geht los mit Stefanie. Und Stefanie ist 53. Hallo Stefanie. Hallo. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, Geschichten ja. rund ums Bett. Warum? Ja, ein unangenehmes Thema eigentlich. Ich bin nachts, ich lebe alleine, bin umgezogen in eine Stadt, beruflicherseits, und ja, ich habe in meinem Bett gelegen, habe geschlafen und bin aus dem Tiefschlaf geweckt worden von einem Mann, den ich nicht kannte, was sich später herausstellte. Er hat mich überwältigt und hat, ja, wie soll ich sagen, eigentlich wollte er nur Geld. Also es war ein Einbrecher. Ja, ein Einbrecher. Maskiert, dunkel gekleidet, nicht zu erkennen. Ja. Ich habe mich noch versucht zu wehren, weil man wird überrascht und man weiß gar nicht, was einem geschieht. Man wird gar nicht, man realisiert es gar nicht, was mit einem passiert. Wie? Man hat auf einmal jemand, der einem quasi mit einem kämpft. Und dann hat er mich überwältigt, weil kräftemäßig kann man das gar nicht bewerkstelligen. Und er hat mich gefesselt und eine Augenbinde. Und ich habe nur kurz gesehen, dass er ein quasi schwarz gekleideter Mann war. Wie ging es dann weiter? Du warst gefesselt? Und er hat mir dann er wollte also nur Geld, sagte er, ob ich Geld hätte. Und da sagte ich, ja, ich habe ein bisschen was hier zu Hause. Aber, und dann hat er nach der EC-Karte gefragt und die PIN natürlich. Und ich in meiner Todesangst sozusagen hat dann die PIN-Nummer habe ich herausgegeben. Er sagte dann, ich hole das Geld, ich soll mich ruhig verhalten, ich soll nicht schreien, und hat auch ein paar Mal kontrolliert, ob die Fesselung fest genug ist, dass ich mich nicht befreien konnte. Dann kam er zurück irgendwann und ich habe auch da gelegen und einfach gewartet. Ich wusste nicht, ist er bewaffnet oder sonst was. Konnte ich nicht realisieren in diesem Moment, weil ich habe ja nichts gesehen. Und er kam zurück und ja, dann kam das Schlimme halt, dass er mich dann vergewaltigt hat. Und das war dann irgendwann vorbei? Ja, ja. Dann ja. warst du dann noch gefesselt? Ja, also ich war dann, er hat vorher anders gefesselt, sodass ich mich gar nicht befreien konnte. Ja. Wie war das, als der ist dann gegangen, und wie hast du dich dann bemerkbar gemacht? Ich habe mich, irgendwann habe ich allen Mut zusammengerissen. Ich wusste ja nicht, ist er noch in der Wohnung. Ich lag dann einfach da und habe mich dann irgendwann befreit. Also die Fesselung befreit. Das hast du geschafft, das ging. Ja, es ging. Hat er dir noch vorher angedroht, wenn du dich jetzt eine Stunde nicht ruhig verhältst, dann passiert noch was oder dergleichen? Ja, ja. In der Art. Nicht wortwörtlich, aber er hat gedroht. Also du hast es geschafft, dich dann loszumachen und dann? Ja, dann bin ich zu Bekannten gelaufen, also durchs Haus, und habe da Unterschlupf gefunden. Mhm. Habe natürlich auch wieder Todesangst gehabt. Ja, ja. Weil ich ja nicht wusste, ist er noch im Haus natürlich oder nicht. Also das Ganze hat stattgefunden in einem Mietshaus, in einem Mehrparteienhaus. Ja, ja. In welchem Stock hast du damals gewohnt oder wohnst du immer noch? Damals Erdgeschoss, ja. Damals Erdgeschoss. Mhm. Wie ist dieser Mann in deine Wohnung reingekommen? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht? Es war kein Fenster kaputt, nichts? Nee. Man vermutet, also die Tür, die Haustüre habe ich nur zugezogen. Ah, das ist natürlich ein Fehler. Ja. Das ist ein Fehler. Ja. Wie lange liegt das zurück? So 2 Jahre. Hat man diesen Täter gefunden? Ja, irgendwann hat man ihn gefunden durch Zeitung und ist auch inhaftiert. Kanntest du diesen Mann? Nein, absolut nicht. Eine total fremde Person. Hast du eine Idee, warum der nur gerade auf dich gekommen ist? Nein. Bis heute nicht, und er sagt, es sei Zufall, er wäre da vorbeimarschiert und hat Licht gesehen und fertig. Unbegreiflich für mich, aber in der Verhandlung hat er bestimmt den Rat bekommen von dem Verteidiger, dass er nicht gesagt hat, mit welchen Beobachtungen oder wie er mich herausgepickt hat, weil dann wäre ja Vorsatz gewesen. Ah, verstehe. Das ist ja der absolute Horror, den man sich vorstellen kann. Man liegt in der eigenen Wohnung im Bett und man wird geweckt von einem Einbrecher, einem Verbrecher. Übrigens, kurze Zwischeninformationen an die Zuschauer nochmal. Mich nervt es gerade auch sehr. Unser Licht ist immer noch nicht in Ordnung. Es blinkt hier auf und ab. Ich bitte das zu entschuldigen. Das ist noch nicht in Ordnung gebracht worden. Wie lange hat dieses Martyrium gedauert, von dem du gerade gesprochen hast? Also ich schätze, so 3 Stunden. 3 Stunden? Ja. Aber da ist man doch wahrscheinlich vor Angst kurz vorm Herzinfarkt. Ja. Ich habe auch schwer geatmet, sodass er auch das verboten hat. Und ja, Todesangst hoch 3. Unfassbar. Unfassbar, ja. Das hatte ich gerade nicht ganz verstanden. Hatte er dir die Augen verbunden? Ja. Da hat er die Augen verbunden, ja. Mhm. Bitte? Er hatte die Augen verbunden, ja. Ja. Mhm. Ja. Hat er mit der EC-Karte noch irgendwas angestellt? Ja, er hat Geld abgehoben. Wie viel? So 1000 Euro, so ungefähr, ja. Ja. Konntest du danach in dieser Wohnung wieder wohnen? Nein. Das glaube ich. Nein. Zu was ist dieser Mann verurteilt worden? 12 Jahre mit Sicherheitsbewahrung. Was hattest du für einen Eindruck von diesem Mann im Gerichtssaal? Ein Würstchen. Bitte? Ein Würstchen. Ein Würstchen? Ja. Wie war das überhaupt? Das stelle ich mir auch ganz schwer vor, dann diesen Täter zu sehen, der einem so etwas angetan hat. Ja, mit Verachtung. Ich habe ihn mit Verachtung gestraft. Augenmäßig. Hattest du Angst, ihn zu sehen? Angst. Ich wollte es sehen. Ich wollte es sehen, weil ich war ja in Sicherheit, er konnte mir nichts mehr antun. Mhm. War ja Polizei da, Bewachung und. Und das war gut für mich, aber ich wollte es sehen, damit ich halt den schwarzen Mann nicht mehr sehe, sondern in Gesichtsform. Du hast immer so in der Fantasie einen schwarzen, also einen nicht definierbaren Mann gesehen. Ja, genau. Mhm. Hat er den Blick erwidert? Er hat mir unter sich geguckt und auch, wie soll ich sagen, er hat auch eine Entschuldigung ausgesprochen, aber das kann man vergessen. Das habe ich mehr belächelt wie sonst was, weil das ist... Aber er hat die Tat gestanden? Ja, anhand der Beweismittel musste er gestehen. Mhm. War er polizeilich vorher schon mal aufgefallen mit anderen Delikten? Ja, gleichen Artes. Auch wegen Vergewaltigung? Mhm. Wie alt war der Mann? Um die 50. Mhm. Jetzt ist das Ganze 2 Jahre her, sagst du. Wie hast du es, was hast du gemacht, um diese diesen unglaublich schlimmen Vorfall zu verarbeiten? Therapie. Therapie. Bist du noch in der Therapie im Moment? Ja, bin ich noch. Ich werde noch eine Zeit lang gebrauchen. Hast du das Gefühl, dass dir die Therapie schon etwas geholfen hat? Ja. Ich habe einen guten Psychologen gefunden, der auch Traumabewerkstelligung durchführen kann. Das kann ja nicht jeder. Das ist eine spezielle Richtung noch für Psychologen. Ja, genau. Weil das Thema ist so sensibel sozusagen, da kann man mehr anstellen eigentlich. Also wenn ein Psychologe das nicht erlernt oder weiter erlernt hat. Und da bin ich noch und es wird noch lang dauern. Hat er dir während der Vergewaltigung den Tod angedroht, falls du dich irgendwie doch bemerkbar machst? Nein, verbal nicht, nein. Aber er hat es zum Ausdruck gebracht, dass er, ja, man muss die Situation sich vorstellen, wenn man nicht sieht, man weiß nicht, hat er eine Waffe und. Mhm. Man hat nur panische Angst. Mhm. Aber verbal hat er es nicht wortwörtlich gesagt. Das ist ja eine unfassbare Geschichte, Stefanie. Ja. Wohnst du seitdem auch wieder alleine in einer Wohnung? Ja. Geht das? Geht das gut? Es geht nicht sehr gut. Ich habe auch abends ein Ritual entwickelt, dass ich Türen, Fenster und kontrolliere, abschließe. Ja, man macht das. Mhm. Und du wohnst bestimmt jetzt nicht mehr im Erdgeschoss? Nein. Wahrscheinlich war der Fehler, dass du diese Haupttür nur hast einfallen lassen und nicht umgeschlossen hast. Ja, wenn man das als Fehler ansehen kann. Also ich kenne viele, die mittlerweile auch abschließen, egal wo sie wohnen, aber man denkt nicht daran. Mhm. Und leider Gottes war das ein älteres Mietshaus. Es gibt ja auch Sicherheitsschlösser, wo man nur die Tür zumachen kann und ein Sicherheitsschloss drin hat, aber die meisten Vermieter sparen ja daran, sodass ein einfaches Schloss wird. Und die Polizei hat es auch kontrolliert, also man konnte die Türen, egal ob Haustüre und die Wohnungstür mit einer Checkkarte, egal welche Art, einfach das Schloss aufmachen kann. Warst du zu dieser Zeit, damals vor 2 Jahren, warst du da berufstätig? Ja. Konntest du danach arbeiten? Nein. Ich wurde von meinem Hausarzt und der Psychologe, ich war überhaupt nicht imstande dazu. Nee. Geht das heute? Ja, ich arbeite wieder, aber mit Einschränkungen würde ich sagen, je nachdem. Also die Anfangszeit war sehr, sehr, sehr schlimm, weil ich nachts Albträume hatte, bin ein paar Mal aufgewacht, sodass man morgens gerädert ist. Man hat keinen durchgehenden Schlaf, automatisch. Mhm. Das hat sich hoffentlich etwas gelegt jetzt. Es hat sich etwas gelegt durch die Therapie, muss ich sagen. Der hat mir sehr geholfen. Ja. Aber die Therapie ist schon hammerhart auch. Das glaube ich. Weil man beim Traumapsychologen Filme, wie ein Film, das abspielen muss. Und das nochmal durchlebt. Und das bearbeitet durch gewisse Atmungen. Oder man sieht ein anderes Fenster, man soll sich ablenken, dass man irgendwie einen Ruhepol sich für sich aussucht, sodass die Herzfrequenz auch wieder runtergeht. Man kriegt also, wenn man so einen Film durchläuft, gedanklich, dann steigert sich automatisch der Blutdruck, man bekommt Herzrasen und. Lebt die Situation praktisch nochmal durch. Stefanie, ich danke dir sehr für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Ich denke mir, dass das auch schwierig ist, das dann nochmal und dann in der Öffentlichkeit auch so zu erzählen. Ja. Ich danke dir sehr dafür. Ja. Wenn du möchtest, kannst du auch jetzt noch ein Nachgespräch mit meinem Psychologen führen. Ja. Ja, gerne. Dann biete ich dir das an und du legst bitte auf und wirst von Henning, das ist heute Nacht, meinem Psychologe, zurückgerufen. Ja. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss, Stefanie. Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heißt heute Geschichten rund um das Bett oder rund ums Bett. Und ich habe gerade schon gesagt, es können sehr ernste Sachen sein, was wir gerade gehört haben. Es können auch lustige oder schräge Dinge sein. Was habt ihr in einem Bett oder wegen eines Bettes schon erlebt? 0800 220 50 50. Hier ist Marco, 27. Guten Morgen, Marco. Hallo, Jürgen. Hallo, Marco. Geschichten rund ums Bett. Rund ums Bett, ja, genau. Also, ich habe von 2003 bis 2005 eine Ausbildung gemacht zur Bestattungsfachkraft. Mhm. Und es geht da um den ersten Kripo-Einsatz, den ich hatte. Also Kripo-Einsatz heißt, dass wir damals für die Polizei Leichenbergungen gemacht haben. Und wir sind da zu einem Hochhaus gerufen worden und mussten in den vierten Stock. Am Telefon hat man uns dann schon gesagt, dass es was Unangenehmes ist, also entsprechende Ausrüstung mitnehmen, so wie ihren Schutzanzug und so ein Minzöl, mhm, was wir uns dann unter die Nase schmieren. Also da sind wir schon vorgewarnt worden. Mhm. Wir sind dann in die Wohnung reingegangen und haben im Hausflur schon einen bestialischen Gestank gerochen, mhm, mussten dann ins Schlafzimmer gehen. Und da lag auf einem Bett ein ziemlich stark verwester Leichnam, den man also gar nicht mehr erkennen konnte, ob es jetzt Mann oder Frau war. Alles war voll mit Maden und Fliegen. Das ganze Bett war vollgesogen mit einer schwarzen Flüssigkeit, die aus dem Körper rausgelaufen ist. Und also so geschätzt hat der da 3 bis 4 Wochen gelegen. Das ist mitten im Sommer gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen, im Sommer ist es dann natürlich noch viel schlimmer. Ja, ja, das ist die Zeit, wo das dann immer auftaucht quasi. War diese Person bekleidet? Die ist bekleidet gewesen. Mhm. Wie sah das Gesicht aus? Das konnte man kaum noch erkennen. Das war ziemlich aufgequollen, also aufgedunsen. Der ganze Körper war quasi aufgedunsen und völlig schwarz verfärbt und mit Maden übersät. Ist das wirklich so, dass man dann im Gesicht auch schon die Maden krabbeln sieht bei einer Leiche? Ja, genau. Das ist also bei den Körperöffnungen, da fängt es ja an, da fangen ja die Fliegen an, ihre Eier zu legen. Also wie groß? Nase, Augen, Mund und so. Ja, wie groß sind diese Maden? Die sind eigentlich ziemlich klein. Aber wenn man da, also sag ich mal, so 2-3 Meter von entfernt steht, dann erkennt man die gar nicht. Mhm. Also man muss schon näher rangehen. Das sind also so viele, das ist wie so ein lebendiger Teppich quasi. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt warst du gerade mit deiner Lehre fertig? Als Bestatter? Das war ziemlich zum Anfang. Das ist also der erste Einsatz in der Lehre gewesen. Achso, ich hatte gerade verstanden, du hast die Lehre hinter dir schon gehabt. Das war der erste Einsatz in der Lehre sogar. War der erste Kripo-Einsatz, genau. Mhm. Und dann, wie viele Leute wart ihr von dem Bestattungsinstitut? Wir waren zu zweit da. Zu zweit. Was musstet ihr jetzt machen? Also wir haben dann versucht, den Leichnam aus dem Bett zu holen, was insofern schwierig war, weil der ganze Körper irgendwie mit der Matratze verwachsen war. Das ist also irgend so ein Prozess gewesen, dass er mit der Matratze vertrocknet ist und bei der kleinsten Bewegung an allen Stellen aufgeplatzt ist und weiter ausgelaufen ist. Mhm. Und es hat dann nur so funktioniert, dass wir die Matratze um den Körper rum, also freischneiden mussten. Mhm. Also ein Stück von dieser Matratze blieb also an ihm kleben, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und wir haben den dann in die Überführungstrage gelegt. Mhm. Also vorher in den Sack, den man mit einem Reißverschluss zumacht. Mhm. Und haben dann versucht, den über den Aufzug runter zu transportieren. Der Aufzug war aber so klein, dass diese Trage nur darin stehen konnte. Also da passten nur 2, 3 Personen rein in den Aufzug. Und ich habe die Trage dann hochkant festgehalten. Und der Körper ist aber durch diesen Verwesungsprozess so instabil gewesen, dass er in der Trage zusammengesackt ist. Das ist ja grausam. Und weil es eine ziemlich schwere Person war, ist der Sack, wo er drin war, mitgerissen, hat dem Gewicht nicht standgehalten. Und ist bloß, der ist in den Aufzug reingefallen. Ja, die ganze Suppe ist quasi unten aus der Trage wieder rausgekommen und in den Aufzug reingelaufen. Ich stand also mit den Füßen drin. Ihr Lieben, ich muss mal zwischendurch sagen, ihr müsst jetzt sehr tapfer sein, zu später Stunde so eine krasse Geschichte zu hören. Aber so ist das Leben. Und so passiert es halt. So ist das Leben, ja. So ist das Leben, ja. Aber also das hat doch eigentlich dein Kollege, das war da nun ein erfahrener Mann, der hätte das doch wissen müssen, dass man das nicht so macht und den ja, nicht so hinstellt, sondern er hätte dir die Stimme. Das ist ziemlich harter Knochen gewesen und der dachte sich so, ja, jetzt müssen wir den Lehrling mal ins kalte Wasser stürzen und so. Ja, nun, komm, hör. In welchem Stockwerk war das? Im vierten Stockwerk. Ja, da hätte man auch zu Fuß die Treppe runtergehen können, aber da waren. Ja, es war aber eine sehr schwere Person und wenn ein Aufzug da ist, dann wurde der natürlich immer bevorzugt genommen. Wie ging das denn jetzt weiter? Ist das da in dem Aufzug passiert? Wie kriegt man denn das dann wieder bereinigt? Ja, also ich habe mich erstmal ziemlich erschrocken und die Fahrt, die ist so kurz gewesen und kam mir wie eine Ewigkeit vor. Der Kollege hat unten gewartet, die Tür vom Aufzug ging auf und er hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, dann wir haben dann solche Sachen im Auto gehabt, um das dann zu reinigen. Das haben wir dann gemacht. Ja, aber ihr müsstet und ja erstmal die Reste dieses Menschen dann aus dem Aufzugsboden herausholen. Ja, der wurde sofort ins Auto gepackt. Dann. Boah, ist das heftig. Die armen Leute, die da in dem Haus noch gewohnt haben, die konnten noch wochenlang wahrscheinlich weder Aufzug benutzen noch durchs Treppenhaus gehen. Ja, das weiß ich nicht. Also ich finde es dann eher traurig, dass die Leute dann nicht gemerkt haben, dass der Mensch, ja, der da wohnt, dann... Natürlich. Die haben es vorher auch schon gemerkt. Briefkasten überquillt und so. Was hat denn das für dich jetzt als junger Typ, der in diesen Beruf reingeht, was hat das denn mit dir da veranstaltet und gemacht? Eigentlich gar nichts. Also ich sag mal, man denkt da schon drüber nach. Also wenn man dann nach Hause fährt, ne... Es hätte ja auch sein können, es ist ja nun krass, dass du dann gesagt hast, nee, das ist doch nicht mein Beruf. Nee. Also das nicht. Also da kamen auch noch einige andere Sachen, die also teilweise auch noch schlimmer waren. Aber ich sag mal, wenn einem das so zu schaffen macht, dann ist man für den Beruf ungeeignet. Ne? Also das darf man nicht so an sich ranlassen. Ja, das ist mir schon klar. Das kann man so rational sehen, aber wenn man es dann so... Wie lange hast du diesen wahrscheinlich unfassbar schrecklichen Geruch noch in der Nase gehabt? Also wenn ich mich daran erinnere, dann rieche ich es heute noch. Also ja, gut, wenn es du dauert wirklich ein paar Tage. Ja, und wenn du also man denkt dann auch, wenn man isst, dass man es schmeckt dann hinterher noch und also das ist so ein Geruch, der ist immer da. Konntest du an diesem Abend entspannt Abendbrot essen? Das weiß ich nicht mehr, aber ich denke schon, das hat immer ganz gut geklappt, wenn solche Sachen in dieser Art gewesen sind. Du musst man redet dann noch mit dem Kollegen dann nach Feierabend ein bisschen drüber und dann geht das schon. Als das da in einem Aufzug passiert ist, seid ihr doch wahrscheinlich auch beschmutzt worden von dem Leichenwasser oder was da alles rausgekommen ist. Ja, da haben wir aber einen Schutzanzug angehabt und da haben wir dann auch so Füßlinge über den Schuhen. Ach so. Gerade wenn solche Sachen sind. Also da bin ich zum Glück von verschont geblieben. Wie macht man das, wenn man dann nach Hause kommt? Wie wäscht man sich? Duscht man sich komplett, die Haare, alles oder wie geht ja, das? Ja. Komplett und lange auch. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon wirklich, wirklich ekelhaft und gruselig, das vorzustellen. Aber es ist gut und interessant, dass du das mal so erzählst. Denn das wird ja so in der Öffentlichkeit immer alles so weggeschoben. Es muss ja Leute, so wie dich und wie viele Bestatter, die muss es ja geben, die sowas machen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde es auch schade, dass man dann also teilweise auch von den Nachbarn oder von den Freunden, die dann mitbekommen, dass man sowas macht, dass man dann anders behandelt wird oder dass man merkt, die wollen einem nicht mehr die Hand geben oder irgend sowas. Das merkt man schon. Hast du eine Freundin? Ich bin verheiratet, ja. Und hast du deine Frau kennengelernt, nachdem du in dem Beruf schon drin warst? Das war hinterher, ja genau. Ja, ich hab die Ausbildung dann beendet und ich arbeite auch nicht mehr in dem Beruf. Ach so. Aber ich hab mit ihr immer darüber gesprochen und so und für sie wäre es auch, glaube ich, kein Problem, wenn ich das immer noch machen würde. Das hat die nicht abgeschreckt damals? Nee, gar nicht. Nee. ist ein normaler Beruf. Warum bist du jetzt raus aus dem Beruf? Ich bin nicht übernommen worden. Es ist immer schwierig, dann wieder eine Stelle zu bekommen, gerade als junger Mensch. Dann, ich war damals 18, 19 und die Angehörigen, sag ich mal, wünschen sich doch lieber einen reiferen Herrn, der dann zu denen nach Hause kommt. Das ist schwierig mit der Akzeptanz. Aber du hättest es schon gerne gemacht. Also es war jetzt keine Aversion gegen den Beruf, dass du jetzt nicht weiter dort gearbeitet hast. Ja. Nee, das gar nicht. Marco, da hast du uns aber eine heftige Geschichte erzählt. Aber die passt eben auch zum Thema Geschichten rund ums Bett. Dieser arme Mensch lag eben schon sehr lange im Bett und ist dort verwest. So war's. Ja. Das fiel mir sofort dazu ein. Das glaube ich. Danke. Danke für deinen Anruf, Marco, und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke. Ciao. 0800 220 50 50. Stefan, 31. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Hallo. Ja. Ja, ich habe auch eine Geschichte mit Matratzen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, jetzt dort anzudocken nach dieser Geschichte jetzt hier. Ja. Bei mir ist es eigentlich heute zum ersten Mal an einem Abend eine erfreuliche Geschichte. Aha. Und auch eine relativ kuriose Geschichte. Nicht weniger kurios, aber umso mehr erfreulich. Und zwar, ich hatte mit meiner Freundin in Köln gewohnt, auch in der Innenstadt. Relativ teure Wohnung, weil meine Freundin zu dem Zeitpunkt studiert hatte. So, hatte jetzt Literaturphilosophie studiert. Und deshalb hattet ihr eine teure Wohnung? Was heißt teure Wohnung? Aber ich sag mal, für zwei junge Leute ist eine Wohnung mitten in Köln relativ teuer. Ja, okay. So, und die waren jetzt, hatte vorher eine Ausbildung gemacht als Arzthelferin und hatte dort keine Stelle gefunden, beziehungsweise nach der Lehre auch nicht übernommen worden, wie gerade eben der Vorgänger. So, ich hatte auch eine Lehre gemacht, hatte auch jahrelang als Kfz-Mechaniker gearbeitet und bei einer, man kann ja, denke ich mal, sagen, VW-Werkstatt, diese wurde später aufgelöst, das wurde eine freie Werkstatt und die hatte dann auch pleite gemacht, ja, und dann hatten wir beide keine Arbeitsstelle. Mhm. So. Dann hatte meine Freundin durch mehrere Kontakte eine Stelle bekommen in Recklinghausen und dann sind wir halt umgezogen. So, und das ist ein, ich sag jetzt mal, es war ein Mehrfamilienhaus, da waren 8 Parteien drinne. Und das sind komplett möblierte Wohnungen gewesen. Mhm. Das heißt, man hat Küche übernommen, wenn man Glück hatte, noch Wohnzimmer und so weiter. Und das war natürlich für jemanden, für ein junges Paar, die nicht viel Geld hatten, recht angenehm, weil man nicht viel Geld investieren musste. So, da war auch noch ein relativ neues Schlafzimmer mit guten Matratzen und so weiter. Da sag ich, komm, dann übernehmen wir die ersten Sachen mal und wenn wir dann wieder wissen, was gearbeitet haben, dann kaufen wir uns die Sachen neu. Mhm. Irgendwann kam zu dem Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, okay, das Schlafzimmer, das müsste jetzt langsam mal neu gemacht werden. Mhm. So, und in dem Zuge haben wir auch die Matratzen komplett aus dem Schlafzimmer gehievt. Nachdem ihr aber schon länger auf den Matratzen dann geschlafen hattet? Oder wie? Ja, aber, ihr habt die ja zuerst übernommen und habt drauf geschlafen. Richtig, ganz ja, genau. Okay. Und der Punkt Schlafzimmer war eigentlich der Punkt, es war eigentlich alles okay, aber es war relativ altbacken, weil diese Wohnung hat einem 83-Jährigen gehört. Okay, so. Und dann kannst du ungefähr vorstellen, wie das Schlafzimmer aussieht. Okay. So, und dann haben wir gesagt, wurde das gewechselt? Bitte? Und dann wurde das gewechselt, das Schlafzimmer und die Matratze. Richtig, so, ganz genau. So, dann hatte ich auf meiner Matratze aber gesehen, dass relativ nah an der Naht ein Reißverschluss war. Mhm. So, an der Matratze bei meiner Freundin aber nicht. Mhm. So, und ja, pass auf, jetzt kommt. So, dann habe ich diesen Reißverschluss geöffnet. Ja. Und man brauchte nicht lang, um zu realisieren, dass das Geldscheine waren. Ach. Ein verborgener so. Schatz. Wie viel? Das waren insgesamt, das war schön geordnet in 500-Euro-Scheinen. Das weiß ich, als wäre es gestern gewesen, 366 500-Euro-Scheine. Jetzt rechne es uns mal schnell aus. Summa summarum, da brauche ich nichts rechnen, das weiß ich noch, 183.000 Euro. Unfassbar! Ja, aber da tickt man doch aus, wenn man das sieht. Nee, nicht nee. Unbedingt. Nein, wir haben uns beide angeguckt und man hat so gemischte Gefühle. Ja. So, man weiß mit dieser Situation nichts anzufangen. Überhaupt nichts. Auf einer Seite natürlich freut man sich über das Geld, auf der anderen Seite weiß man ganz genau, Mist, müssen wir das jetzt sagen? Müssen wir jetzt die Polizei rufen? Was machen die jetzt eigentlich? Was habt ihr gemacht? Weil ich, So, was ich gemacht hatte, ich hatte vorher wegen Geschwindigkeitsübertretung hatte ich ein Gerichtsverfahren und da hatte ich einen Rechtsanwalt. Und dann sag ich, weißt du was? Rufst du doch diesen Rechtsanwalt an und fragst, was du am besten machst, bevor du irgendjemanden von der Polizei in der Wohnung hast und nimm das weg und unberechtigt und so weiter. So, und er sagte, das habe ich auch noch im Kopf, dann sagte er, ja, es gibt ein es gibt einen Paragraphen, das war der Paragraph 246 im Strafgesetzbuch, wegen Fundunterschlagung. Mhm. So, diese Fundunterschlagung, die greift sogar schon ab 20 Euro. Ah, das heißt, man muss versuchen, dann vielleicht Angehörige von diesem Mann ausfindig zu machen. Immer. Oder der da wohnt, ja. Habt ihr das gemacht? Ja, er sagte, die greift zwar 20 Euro, aber auch wenn du 50 Euro findest, da macht keiner Hehl draus. So, okay. Er sagte, ruf bitte die Polizei an. Ja. Und nenn aber bitte meinen Namen, damit ich dich anwaltlich vertrete. Okay, ich habe die Polizei angerufen. So, und die kam bei mir vorbei, haben dieses Geld mitgenommen. Da war es weg. Und ja, nicht direkt, weil als dieser Anwalt kam, er hatte gesagt, wenn die Polizei kommt, möchte ich bitte gerne dabei sein. Ja. So, okay, mach's mal nicht so ausführlich. Sind dann Angehörige ausgekundschaftet worden? Nein, also die Polizei hat es auf ein Treuhandkonto überwiesen und hatte gesagt, ich muss mich mindestens 6 Monate gedulden, bis ein Erbe gefunden wird. Ja. Wenn kein Erbe gefunden wird, in diesen 6 Monaten darf ich dieses Geld behalten. Ich muss nichts abgeben. Wie spannend. Jetzt vergehen 6 Monate. Also ich kann dir eins sagen, diese 6 Monate... Das waren die heftigsten 6 Monate in meinem gesamten Leben, weil du dir jeden einzelnen Abend ausmalst, was machst du mit dem Geld. Was könnte man machen? Ich als gelernter Kfz-Mechaniker, ich war immer so Tuning-Branche und so, das hat mir immer gefallen. Und da habe ich schon Selbstständigkeit ausgemalt bis zum Exzess. Das war jeden Abend das Gesprächsthema. So. Jeden einzelnen Abend. So, es wurde kein Erbe gefunden. Ey. Ich habe die Mitteilung bekommen. In der Tat. Also die 6 Monate sind rumgegangen und kein Erbe. Kein Erbe, der Mann war 83 Jahre alt, die Frau war anscheinend schon 20 Jahre gestorben, das hat der Mann herausgefunden. Das heißt, ihr durftet das Geld behalten? Was heißt wir, ich? Du! Naja, ja, gute Frage. Wem gehört das Geld? Dir oder deiner Freundin? Nein. Oder beiden? Also, es gab da ja in der Sache ja keinen Streit. Ich habe die Wohnung gemietet auf meinen Namen, ich habe es gemeldet und so weiter. De facto gehörte mir das Geld, rein rechtlich. Ja, also du hast es dann auch überwiesen bekommen auf dein Konto. Ja, es war quasi von dem treuen Konto eine Beieinzahlung beziehungsweise auf mein Konto, richtig. Okay. So. Das ist Wahnsinn. Das war der absolute Knaller. So, dann habe ich einfach überlegt, was mache ich jetzt mit dem Geld? Mhm. So, meine Freundin hat schon angefangen rumzuspinnen, wir kaufen hier ein Auto, wir kaufen das, wir kaufen eine Wohnung und wir machen das. Habe ich gesagt, nein, Feierabend, das machen wir nicht. Mhm. Ich möchte mir ein Standbein aufbauen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin dann wieder zurück nach Köln gezogen. Ja. Ich bin zwar gebürtig aus dem Sauerland, aber in Köln habe ich mich wohlgefühlt. Habe dort in einem Industriegebiet eine Halle gemietet, habe mir Sachen gekauft, Hebebühne, Werkzeug und so weiter und habe mir auch Geld zurückgelegt, schon für die Miete, die im Vorfeld, also die quasi auch im Nachfeld jetzt anfällt, damit also, ich einigermaßen liquide bin. Im Klartext, du hast dich selbstständig gemacht als Kfz-Mensch? Nee, ich mache das quasi jetzt so, es gibt, den Namen muss ich ja nicht nennen, es gibt eine bekannte Firma, die Fahrzeuge tuned per Software, sowas. Chiptuning und so weiter und das mache ich quasi dann so, wie das bei McDonalds kennt, so Franchise. Und da gab es keinen Streit zwischen dir und deiner Freundin, dass sie sagte, ich will aber auch noch irgendwas Besonderes haben? Nein, also ich sag mal so, wir sind ja schon ungefähr 11 Jahre zusammen und dann sagte ich, jeder soll davon seinen Nutzen haben, wir haben ja ein kleines Auto gekauft. Wir haben uns unsere Grundlage geschaffen. Gibt es denn einen netten Luxusgegenstand, den ihr euch so richtig gegönnt habt dann danach? Ja. Nämlich? Ja. Ich mir. Ich hatte mir eine Rolex-Uhr gekauft. Im Wert von? Die war nicht so teuer, die war 4.900 Euro. Immerhin. Das ist ja gut, immerhin. Aber ich sag mir, jetzt leistest du dir eine Sache, wo du schon immer drauf scharf warst, aber die du sonst hättest nie leisten können. Ja, natürlich, ja. Stefan, das ist eine absolute Geschichte. Das ist eine Geschichte wie aus einem Spielfilm. Und gut, es ist wirklich sehr gut, dass du alles ganz ordentlich gemacht hast. So konntet ihr das so guten Gewissens nehmen, das Geld, als wenn ihr es irgendwie so gemauschelt hättet. Irre Geschichte. Nein. Also man sollte sich immer die Matratzen angucken, auf denen man so liegt. Vor allem, wenn es gebrauchte Matratzen sind. Ja, also jetzt sollten alle Leute jetzt Ausschau nach möblierten Wohnungen halten. Absolut. Stefan, danke für deinen Anruf und für die Geschichte. Du, kein Thema. Alles Gute, tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Und gleich geht's weiter mit Patrick. Patrick ist 21 zu unserem Thema Geschichten rund ums Bett. Hallo Patrick. Hallo. Hallo Patrick. Eine ernste Geschichte? Ja, so ziemlich. So ziemlich, dann legen wir los. Ja, mein bester Kumpel hatte im November einen schweren Autounfall. Wann? Und wann im? Im November letzten Jahres. Im November letzten Jahres, mhm. Jo. Und kann sich seitdem absolut null bewegen und liegt nur im Bett im Krankenhaus und jetzt in der Reha. Mhm. So. Das ist, was heißt bester Kumpel? Sehr guter Freund von dir. Ja. Ja. Wie ist denn der Unfall passiert? Auf der Autobahn. Geisterfahrer kam entgegen, es war Nacht. Also er war nicht schuld daran? Nein. Ja. Was für Verletzungen hat er? Wirbelsäule und starke Kopfverletzungen. Und seitdem liegt er komplett flach im Bett? Genau. Was kann er noch? Im Prinzip momentan nur sprechen und das auch ziemlich schwer. Hände kann er gar nicht mehr bewegen? Ganz minimal. Kann er atmen alleine? Ja. Das ist ein schlimmer Anblick, stelle ich mir vor, wenn man dann deinen Freund so liegen sieht. Am Anfang war es ziemlich hart, ja. Wie eng ist eure Freundschaft? Ja, ich bin der einzige Freund, der noch übrig geblieben ist. Der Rest hat sich alles von ihm abgewandt. Das hört man so oft. Ich finde das furchtbar, wenn man dann eine Freundschaft verlässt, weil jemand schwer krank ist. Wie oft siehst du ihn? Ich versuche täglich, aber ich schaffe es manchmal auch nicht. Aber so 3-4 Mal die Woche. Mhm. Liegt er in deiner Nähe? 40 Kilometer. 40? Ungefähr weg. Ja. Das ist ja nur ein Stück zu fahren. So 40 bis 50. Das schaffen, 40 bis 50, ja, das schaffst du es doch gar nicht jeden Tag. Nee, ich versuch's, aber ich schaff's meist, also an manchen Tagen schaffe ich es nicht. Ja, wie du gerade sagtest. Schaffst du es auch nicht, abgesehen von deinen Kilometern, dass du es gefühlsmäßig nicht schaffst, das jeden Tag zu sehen? Nee, es liegt eigentlich nur an der Zeit, weil ich arbeite ja selber. Mhm. Und dann habe ich nach Feierabend, schaffe ich es dann ab und zu, nicht von der Zeit her noch. Ja. Hat er denn noch Angehörige? Wahrscheinlich schon. Wie bitte? Er hat ja, Familie. Wer ist noch da? Mama, Papa und Geschwister. Und wie kümmern die sich um ihn? Ja, die besuchen ihn halt auch ziemlich oft. Und reden mit ihm. Mhm. So. Wie wird das denn so weitergehen? Wo wird er in Zukunft liegen müssen? Wo wird er wohnen? Ja, also momentan ist er auf Reha. Mhm. Weil die Ärzte hoffen, dass es sich eventuell verbessert. Mhm. Aber sie können halt nicht hundertprozentig sagen, dass er jemals überhaupt wieder aus dem Bett rauskommt. Ja, was heißt das dann? Muss er dann in ein Pflegeheim? Kommt er zu den Eltern oder wie ist der? Sieht wahrscheinlich so aus nach Pflegeheim. Wie alt ist er? Er ist auch 21. Wahnsinn. Hatte er eine Freundin, als das passiert ist? Übrigens, unser Licht ist mal gerade wieder ausgefallen hier. Hatte keine Freundin. Hm. Nee. Wie lange bist du denn immer bei ihm? Ja, so 2-3 Stunden. Doch so lange? Ja. Was macht ihr dann? Ich versuche immer so lange wie möglich zu bleiben. Hm. Was macht ihr dann? Was sprecht ihr? Ja, meistens so über ganz normale Dinge, was er so gemacht hat, beziehungsweise wer da war und so. Also so ganz normale Sachen. Was sagt... Dass er sich halt nicht so alleine fühlt. Ja, ja. Wie geht er denn mit seinem schweren Schicksal um? Ja, es war halt auch verdammt hart am Anfang. Er hatte auch am Anfang Suizidgedanken. Hat er sie dir gegenüber geäußert? Ja. Ja. Und aber mittlerweile kommt er einigermaßen damit klar. Man ganz vergessen und ganz damit klarkommen wird man als Betroffener nie. Nein, nein, nein, nein. Aber, also er hat jetzt zumindest schon mal keine Suizidgedanken mehr. Mhm. Ist er in der Art gelähmt, dass er auch so im ganzen Körper gar nichts mehr spürt? Genau. Ja. Also er ist auch inkontinent, also er kann auch nicht die Toilette. Richtig. Ja, alles ist also ein Vollpflegefall. Ja, und die Ärzte wissen halt auch nicht, ob es nochmal was wird oder ob er so bleibt. Mhm. Früher, als er noch fit und gesund war, wie oft habt ihr euch denn da gesehen? Täglich. Täglich, also es war schon sehr eng, die Beziehung. Ja. Du hast gerade gesagt, dass fast alle Freunde von ihm weg sind. Ja. War es für dich mal, gab es einen Moment, wo du auch dachtest, nee, ich kann auch nicht mehr, ich will auch damit nichts mehr zu tun haben? Nee, definitiv nicht. Das ehrt dich sehr, Patrick. Das finde ich sehr toll von dir. Ich habe großen Respekt davor. Was meinst du, wie wichtig du bist für deinen Freund? Dass er, also in der jetzigen Situation sehr wichtig. Ja, glaube ich auch. Er hat seine Familie, aber du bist dann, das ist dann noch was anderes, dass er dich hat. Der wird sich wahrscheinlich immer wie Bolle freuen, wenn du kommst. Ja, also man sieht es an deinem Gesichtsausdruck. Mhm. Hast du eine Freundin im Moment? Im Moment ja. Was sagt denn die Freundin, wenn du so oft zu dem Freund fährst? Ja, im Prinzip, sie akzeptiert es. Sie regt sich zwar manchmal auf, aber... Ich wollte gerade sagen, das könnte ja auch zu Spannungen in deine Beziehung kommen, dass sie sagt, nee, kümmere dich mal mehr um mich und fahre nicht immer zu dem kranken Freund. Ja. Ja, aber das wäre mir in dem Moment völlig egal. Finde ich toll. Ich finde, ich würde mir auch wünschen, dass deine Freundin das auch so sieht, und die müsste eigentlich ganz stolz auf dich sein, dass du so bist, wie du bist. Und dann muss man auch... Also bis jetzt gab es noch keine Spannungen. Mhm. Patrick, vielen Dank für deinen Anruf, und ich finde ganz toll, was du machst. Und ich sag's nochmal, du ahnst es ja, du sagst es ja selbst auch, das ist für deinen Freund, der so ein schweres Schicksal hat, etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, was du da machst. Du machst was ganz Tolles. Respekt und Hut ab. Mach weiter so. Einen schönen Gruß an deinen Freund von mir. Mach ich. Erzähl's ihm, dass du angerufen hast, ne? Jo. Alles klar. Tschüss, Patrick. Jo, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema Geschichten rund ums Bett. Was habt ihr in einem Bett, wegen eines Bettes, mit einem Bett schon alles erlebt? Wir haben ja schon gerade verrückte Sachen gehört oder schlimme Sachen gehört. Ruft an, wenn ihr mir gerne eure Geschichte erzählen wollt. 0800 220 50 50. Hier ist Anne, und Anne ist 64. Hallo Anne. Hi, hallo. Hallo Anne. Ja, Geschichten rund ums Bett. Was für eine Geschichte hast du? Ja, ich habe insgesamt 5 Kinder zur Welt gebracht. Ja. War schon beim ersten relativ schnell. Ja. Und von Kind zu Kind zu Kind wurde es immer schneller. Was heißt schnell? Schnell, also kam es gar nicht ins Krankenhaus? Die ersten 3 Mal habe ich noch ins Krankenhaus geschafft. Mit der mittleren Tochter habe ich 1 Stunde gebraucht, aber immerhin, ich habe es noch geschafft. Mhm. Ja, und meine jüngste Tochter, die hat nur 20 Minuten gebraucht. Mhm. Und es war ja in der DDR damals so ganz schwierig. Wir hatten kein eigenes Telefon, logisch. Mhm. Und als es losging mit den Wehen und so weiter, wir hatten beide gerade unser Studium abgeschlossen, mein Mann und ich. Ja. Ich hatte losgesaust. Telefon, hat alles nicht geklappt. Eins war kaputt, eins hat nicht funktioniert und so weiter. Mhm. Er kam also zurückgerannt und hat dann gesagt, ich habe niemanden erreicht, das ging so nicht. Mhm. Ja, und ich war dann auch so weit, dass die erste Presswehe kam. Mhm. Konnte ich auch nicht verhindern. Mhm. Gott sei Dank war das Kind sehr, sehr winzig. Mhm. Ja? Mhm. Mit gerade Mann 5 Pfund. Dann ist dieses Kind in deinem Bett geboren? Ja. Du hast gerade gesagt, mal hast du es geschafft ins Krankenhaus. Wie viele Kinder von den 5 sind bei dir im Bett geboren? 2. 2. Die letzten 2. Die letzten beiden? Ja. Ja, und meine jüngste Tochter, das kam ja noch ein Sohn hinterher, war sozusagen für meinen Mann als ausgebildeter Tierarzt sein erster praktischer Fall. Ach so. Ja gut, da hat's ja sozusagen einen fast Fachmann im Haus. Ja, Gott sei Dank. Ja. Er hat ja auch das Leben gerettet. Ah, warum? Ja, das war eine Beckenendlage, es war nicht ganz so einfach. Ja. Und nur weil sie so klein und dünn war, hat er sie ordentlich rausgebracht. Ach. Ja, sie hat sich dann erstmal nicht gerührt und nicht geschrien und nix. Ja. Und der hat sie hochgenommen an den Füßen ja. und dann auf den Po geklatscht. Ja. Nix. Ne? Und er hat gesagt, okay, ich gehe jetzt ins Bad, hole eine Schüssel kaltes Wasser, tauche sie dort rein. Und das war der Moment, wo sie angefangen hat zu schreien. Sie liebt heute noch kein kaltes Wasser. Als ob sich das übertragen hätte. Wie alt ist sie heute? Die ist heute 35. 35. Sag mal, dieses Bett ist doch dann ein ganz besonderes Bett. Habt ihr das in Ehren gehalten? Nein, nicht wirklich. Wir waren ja schon auf dem Umzug nach Greifswald in Serings. Mhm. Und wir haben da für ein paar Wochen bei meinen Eltern gelebt. Mhm. Aber bei meinen Eltern stand dann jahrelang immer noch, habe ich ein Schildchen gemacht an der Tür, Greifswald. Ach so, ja. Das ist so eine schöne kleine Geschichte, Anne, die natürlich auch für die Kinder nett ist. Natürlich. Die habt ihr wahrscheinlich 100 Mal schon bei Geburtstagen erzählt, so war es damals. Ja, sie mögen das auch. Ja. Ja, und erst nachdem hat sich mein Mann in menschlicher Geburtshilfe orientiert. Was? Und hat gesagt, um Gottes Willen, was da alles passieren kann. Ja. Er hat damals alles richtig gemacht. Er hat sie eben geholt. Ja, aber wahrscheinlich. Ohne ihn wäre sie nicht lebendig zur Welt gekommen. Ja, wahrscheinlich sind da gar nicht so gravierende Unterschiede, wenn ein Säugetier ein Junges bekommt und ja, aber wenn es um Menschen geht, ja, na klar, sieht man das bestimmt ein bisschen anders. Natürlich, aber er hat es intuitiv richtig gemacht. Er hat es richtig gemacht. Und die Kleine, die heute gar nicht mehr so eine Kleine ist, hat immer noch Angst vor kaltem Wasser. Das finde ich sehr süß. Nach wie vor mag sie das nicht. Anne, danke für deinen Anruf und für deine Geschichte. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es um 1.47 Uhr mit der Katja. Und die Katja ist wie alt? 40. Hallo Katja. Hallo Domian. Ich bin 40 Jahre alt. So, das ist doch prima. Ja, finde ich auch. Geschichten rund ums Bett. Was hast du uns zu erzählen? Was mich um den Schlaf bringt. Das ist zum Beispiel die Frage, warum es keine vernünftige Berichterstattung seitens der Massenmedien über die Unruhen in Spanien und Griechenland und der restlichen Welt gibt. Warum? Es gehen 100.000 Menschen auf die Straßen. Warum wird hier darüber nirgendwo berichtet? Also ich habe heute einen großen Bericht, du hast im Heute-Journal gesehen, über die Unruhen in Griechenland. Im Heute-Journal. Ja. Griechenland ist auch also eine Sache. In Spanien läuft schon seit Tagen geht es seit Tagen hoch her. Hier laufen Videos über Facebook und Twitter, wo wirklich Demonstranten absolut zusammengeschlagen werden und beschossen werden. Für mich persönlich macht es keinen Unterschied, ob in einem Gewehr Gummigeschosse oder richtige Kugeln drin sind. Es wird auf Menschen geschossen, es wird Krieg gegen Menschen geführt. Weil, ja, aber ein gewisser Unterschied ist schon da. Nee, für mich nicht. Es tut mir leid, ich sehe das wirklich so, dass da wirklich in die Menschen reingeballert wird und es für mich keinen Unterschied macht. Ein Gewehr ist für mich ein Gewehr. Sehe ich auch so, sind wir völlig einer Meinung. Aber es gibt manchmal solche Chaoten und Gewalttäter, wo die natürlich auch irgendwas unternehmen müssen, die Polizisten. Aber ich wundere mich, dass du so sagst, dass es hier nicht auftaucht. Ich habe den Eindruck, dass wir das immer zusehen im Fernsehen. Ist also das Fakt ist, was sich bei mir in meinem Kreis und auch so für mein Weltbild so abspielt, ist, dass vieles, was um uns herum wirklich passiert, nicht zur Sprache kommt. So, dass viele Wahrheiten einfach nicht gesendet werden. Ja, so, das und, sehe ich jetzt nicht. Gerade bei Griechenland sehe ich das nicht so, weil wir nun unglaublich viele Berichte aus Griechenland haben. Aber wir wollen ja nicht über die Politik reden, wir reden über das Bett. Ja, genau deswegen rufe ich auch an. Ja. Weil ich diese Meinung gerne loswerden möchte. Weil ich stinksauer bin. Ja. Stinksauer über unsere Politiker. Stinksauer. Ja, ja, das ist ja alles schön. Wir haben heute Bankern die Kohle in den Arsch gedrückt. Katja, Mann, ich bin doch deiner Auffassung. Aber wir haben heute ein festes Thema. Es geht ums Bett. Ja, und das ist aber das, was mich um den Schlaf bringt. Okay, so kann man es natürlich aussehen. Also es bringt dich um den Schlaf. Du bist eine engagierte Frau, höre ich. Ja, ich bin sauer. Ich bin wirklich sehr sauer. Ja. Und ich bin sauer darüber, dass diesen Menschen, die ausgeplündert werden hier. Ja. Weißt du, es wird den Banken das Geld in den Arsch gestopft, bis es denen zu den Ohren wieder rauskommt. Ja. Und mein Steuergeld, was da reingepumpt wird, ja, das nehmen die dankend an, aber wenn ich die Raten für mein Haus nicht mehr bezahle, dann werde ich auf die Straße gesetzt. Ja. Und das ist das, was mich hier so unheimlich ankotzt. Okay, ich habe jetzt diesen Diskurs absolut erlaubt, weil du sagst, ja, das bringt dich um den Schlaf und insofern hat es mit dem Bett auch zu tun. Wir machen keine Diskussion, wir lassen es mal so stehen. Das ist eine Unmutsäußerung von dir gewesen, die ganz, auch absolut... Das ist eigentlich nämlich um den Schlaf bringt. So, genau. Jetzt um die Uhrzeit nicht mehr da. Ganz genau. Katja, dann danke ich für den Anruf und wir haben es mal so zur Kenntnis genommen, was du gesagt hast. Ja, danke, Domian. Alles Gute, tschüss. Dir auch. Ciao, tschüss. Die Katja, die zornige Katja. Und hier ist Liese. Liese, ne? 20. Liese. Hey, Lisa. Lisa, natürlich. Was sage ich? Liese. Lisa. Ja. Liese klingt so ein bisschen komisch, ne? Lisa klingt gleich schöner. Obwohl, ich hatte so eine nette Tante Liese früher. Also insofern ist das auch kein schlechter Name. Lisa mit A. 20 Jahre alt. Zum Thema Bett. Ja. Also ich habe da Folgendes. Ich habe einen Freund seit 2 Jahren, der ist auch 20. Kannst du mal den Hörer irgendwie anders halten? Du klingst so verbeult und weit weg. Ja. Ja, versuchen wir es mal so. Okay. Also. Und ja, ich bin halt seit 2 Jahren mit ihm zusammen. Und jetzt vor 2 Tagen ist er gekommen und meinte dann halt, er würde gerne halt mal einen Dreier ausprobieren oder einen Swingerclub oder sowas. Und ja. Und das alles in deinem heiligen Bett? Oder wie? Also mit dem Dreier, das weiß ich nicht genau, wie er das da geplant hat, aber mit dem Zwingerclub, dass man dann mal da irgendwo hingeht oder so. Das hat er jetzt vorgeschlagen. Ja, und ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll, ob ich darauf eingehen soll oder... Ja. Das ist natürlich eine gewichtige Frage, ob man dazu Lust hat. Und welche Vorstellungen man so hat. Wie ist denn eure Sexualität? Die ist eigentlich gut. Also bis jetzt hat er sich noch nicht beschwert. Ja, aber irgendwas scheint bei ihm vorzugehen, dass er sich das wünscht. Ja. Ja. Das weiß ich auch nicht genau, ja, was da bei ihm vorgeht. Weil ich habe jetzt auch nicht tiefer nachgefragt bei ihm. Ja. Aber das sollte man ja, aber das solltest du vielleicht mal tun. Was heißt denn für ihn Dreier? Soll da eine Frau noch dazu oder ein Mann? Ja, ich schätze mal, seine Vorstellungen sind natürlich eine Frau. Natürlich, ne? Eine Frau, ja, weiß man nicht. Ja. Jeder anders, ja. Ja, dieser, da musst du ihn, ich würde ihn erstmal nochmal intensiver befragen, warum und wieso und ob er vielleicht irgendwas vermisst bei euch und eurer Sexualität. Ja. So, dann musst du einfach für dich entscheiden, ob du dir sowas vorstellen kannst, ob das dein Ding ist, ob das vielleicht nicht deine Sexualität mit deinem Freund dir kaputt macht. Ist ja alles schwierig. Ja. Da kann man ja nicht so. Ich würde es nicht ihm zuliebe machen, sondern ich würde es, wenn, dann nur tun, wenn ich selbst auch da Bock drauf hätte oder zumindest eine gewisse Neugier dazu hätte. Ich sag mal, angucken würde ich mir das schon, auch in diesem Zwingerclub, aber. Ja. Aber erstmal einfach nur gucken. Ich weiß ja dann nicht, wie er da auf einmal abgeht, wenn wir da in so einem Zwingerclub sind. Ja, deswegen musst du mit dem vorher genau alles mal so besprechen. Und auch die Grenzen müsst ihr euch vorher vereinbaren, wie weit es gehen kann und was er machen kann oder was tun kann, was du tun möchtest. Ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen weg von unserem Thema Bett, ne? Merke ich. Aber irgendwie findet das ja alles im Bett statt. Ja. Mehr oder weniger. Im Swingerclub, glaube ich, auf Gummimatten, ne? Oder so. Ich war ja noch nie im Klima. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so auf irgendwelchen riesigen Gummifeldern. Und, ich weiß es nicht. Also die Swingerclub-Gänger mögen mir verzeihen, wenn ich das jetzt fälschlich darstelle. Also rede mit ihm, geh in dich und krieg raus, was du möchtest und was dein Ding ist und dann entscheide dementsprechend. Ja. Ja. Liebe Lisa, mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Alles Gute bei der Entscheidung und eine gute Entscheidung wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. So, 0800 220 50 50. Geschichten rund ums Bett. Ingrid, 79. Hallo Ingrid. Und zwar, ich bin ein Kriegskind. Ja. Und kurz nach dem Krieg, wir sind zweimal in Köln ausgebombt worden und sind dann nach dem Krieg zu den Großeltern. Und dann gab es sogenannte Bezugsscheine. Wir hatten ja praktisch nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir beiden Kinder sogar ein eigenes neues Bett bekommen. Ach. Bis dahin habe ich noch in einem Pedi-Bett geschlafen. Was ist das? Das sind diese Kinderbettchen mit den Stäben, ach so, die man in der Höhe verstellen konnte, aber nicht in der Länge. Ich habe da immer wie ein Fragezeichen jede Nacht drin gelegen. Und in welchem Jahr genau war das, als ihr diesen Bezugsschein dann bekommen habt? 46, 47. Ein Bezug, das wusste ich auch nicht, dass man Bezugsscheine für ein Bett kriegen kann. Da gab es für alles Bezugsscheine, für Butter und sonst was. Ja, das weiß ich, mit Lebensmittel haben meine Eltern mir das auch erzählt. Diese Sachen gab, wir hatten auch dann Steppdecken aus dunkelrotem Damast, die sahen üppig aus. Also ich habe mich gefühlt wie Prinzessin auf der Erbse. Ich wollte gerade sagen, das muss dann nach diesen Horrorjahren und in deinem kleinen Bettchen und Angst und Schrecken ein Traum gewesen sein, so ein Bett. Ach, das war toll. Und diese, aber es fing schon mit der Steppdecke an. Da gingen im Handumdrehen die ganzen Steppnähte auf und dann hing in einer Ecke ein dicker Knubbel. Ja. Ach so. Das gehört nämlich mit zur Geschichte. Das gehört mit zur Geschichte. Hab ich nachts geträumt. Ich habe also oft vom Krieg noch geträumt. Mhm. Von den Angriffen und den Bombenangriffen und so. Und dann habe ich nur noch gebrüllt, weil alles über mir zusammengestürzt war. Und meine Mutter kam natürlich in rein und was ist los, was ist los? Mhm. Da war mein Bett zusammengebrochen. Ach du, das neue Bett. Ja. Ach du lieber Gott. Das war vielleicht ein halbes Jahr alt, ne? Das Kopfteil und das Fußteil waren über mir zusammengeklappt. Die Seiten waren weggebrochen. Also, es war so schlecht verarbeitet. Das war keine gute deutsche Wertarbeit. Ja. Nee. Die Zapfen, die dazwischen sind, damit diese Teile alle zusammenhängen, die waren aus Holz, aber so schlecht gemacht, dass die eben kaputt gegangen sind. Ich möchte und dann ist mir diese rutschige Steppdecke noch mit dem Knubbel ins Gesicht gerutscht. Ach du Armes. Da habe ich nicht richtig Luft gekriegt. Wie alt warst du da? 13, 14. Ja. Inge, ich möchte mal gerade die Gelegenheit beim Schopfe fassen. Du hast dir ja die schöne Geschichte mit dem Bett schon erzählt. Du bist ja eine der wenigen, die ja leider allmählich so alle wegsterben. Ja, ja. Ich habe heute noch gelesen, dass das Köln zu den am schlimmsten bombardiertesten Städten Deutschlands erzählt. Ja, das war schlimm. Wie hast du das in Erinnerung? Ich habe vorhin ein paar Mal den Ton weggedreht, wenn so ganz schlimme Sachen kamen. Ich kann mir das nicht anhören. Ich sehe dann immer noch auch in Köln auf den Straßen, die Menschen liegen ganz zusammengeschnurrt, die verbrannt waren. Das habt ihr alles gesehen als Kinder? Es war Horror. Mhm. Auch in Leverkusen, war alleine im Bunker, mein Vater hat mich rausgeholt, ich bin da mit ihm durch die Flammen gelaufen. Mhm. Ich habe noch immer eine Narbe auf der Hand davon. Es waren keine schönen Zeiten. Nur, ich habe also auch immer noch meinen kölschen Humor. Der hat mich bei vielem gerettet. Das glaube ich, ja. Ich bin als Kind auch immer wie so ein Storch im Salat nachts rumgelaufen. Mhm. Weil man gesagt hatte, es können irgendwo Blindgänger liegen. Ach so, also Bomben. Und wenn man da drauf tritt. Ach so. Ja, natürlich, das lagen ja so viele Bomben in den Städten. Ja. Wenn du als Kind oder Mensch draufgetreten wärst. Es war ja alles stockfinster. Mhm. Kannst du für dich sagen, wie viele Jahre du gebraucht hast nach diesem Horror, bist du das immer noch. Immer noch. Wenn ich beim Arzt in der Praxis sitze, ich sage dann, wenn ich ins Wartezimmer soll, dann sage ich immer, bitte darf ich vor der Türe sitzen bleiben. Ich sage nicht warum, aber wir gingen in sogenannte Angströhren. Mhm. Da war rechts und links am Brett, die waren in der Erde. So eine dicke, runde Zementröhre war das nur. Ja. Und wenn ich dann da so eng im Wartezimmer sitze, das wird immer schlimmer. Ich verstehe, ich verstehe. Dann fange ich an zu japsen, ne? Also Engel, ich könnte mit dir, ich könnte stundenlang mit dir reden. Die Sendung ist vorbei. Schön, ja, dass du angerufen hast und dass wir noch miteinander haben sprechen können. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Die Leute lachen auch noch ein bisschen ja drüber. Inge, tschüss. Alles Gute. Ja? Tschüss. Bis dann und danke schön. Tschüss. Gerne, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Friedrich Marquardt, der nichts zu tun hat mit unseren defekten Scheinwerfern. Das werden wir bis morgen reparieren. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.